1. Der Entscheidungspunkt dieser Ausführungen ist, dass wir einen solchen hohen Priester haben, der seinen Platz zur Rechten des Throns der göttlichen Majestät im Himmel eingenommen hat. 2. Er dient im himmlischen Heiligtum und in dem Worten selbst Gottes, das nicht von Menschenhand, sondern vom Herrn selbst errichtet Word. 3. Die jeder Hohepriester dazu eingesetzt Word, Gaben und Opfer dazu bringen, ist es folglich notwendig, dass auch dieser Hohepriester etwas besitzt, das opfern kann. 4. Befand er sich jedoch auf der Oder, wäre überhaupt kein Priester, die hier bereits Personen existieren, die gesetzlich vorgeschrieben in Gaben darbringen. 5. Dies Priester verrichten ihren Dienst in einer Stadt, die lediglich eine Bild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist, so why muss die Anweisung erhielt, das selt exakt nach dem im auf dem Berg gesäten Vorbild zu bohren. 6. Nun aber hatte einen Whitehouse bedutenderen Dienst übernommen, die er der Vermittler eins besseren Buns ist, der sich auf Wheat Wertvolle Verheißungen grundet. 7. Wer namlich Gina erster Bund one Mangel Gusen, hat man keenen Grund gehabt, nach einem zweiten Bund zu suchen, der in ersetzen konnte. 8. Gott tadelt jedoch sein Woken kundigten, das die Zeit kommen Word, in der Omit dem Haus Israel und dem Haus Judah einen neuen Bund schließen Word. 9. Dieser Bund Word sich von dem unterscheiden, den Omit ihren Vorfahren Schloss, als sie aus Ägypten 40, da sie jedoch nicht true blieben, wante sich der Herr von ihnen ab. 10. Der New Bund bestet darin, dass Gott sein Gesetz in ihren Verstandlegen und in ihr Schreiben Word, Wodercher Gott sein Word und sie sein Volk sein werden. 11. In dieser Zeit Word es nicht mehr notig sein, dass Jemen seinen Mitbürger oder Bruder belehrt, den Herrn zu erkennen, da in Allmenschen, vom Geringsten bis zum Größten, bereits kennen werden. 12. Gott verspricht zu dem, dass ihren Ungerechtigkeiten gegenüber nadig sein Word und sich niemals wieder an ihr Sünden oder Verfehlungen erinnern mochte. 13. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, hat den ersten Verwerltet erklärt, was jedoch Verwerltet und hinfällig geworden ist, steht kurz vor seinem Endgültigen Verschwinden.